zum Beispiel an die revolutionäre Geduld und Zähigkeit in der Ballade vom Bauernführer Jos Fritz. Jos Fritz ist breit und ist leibeigen, schon dreimal hat man ihn geschasst. Die Weiber kreischen auf der Tenne, wenn er beim Tanz die Punze fasst. Und rasches Flüstern zwischen Türen, das meinen viele bei die Brunst. Und nachts das raschen Strohgeknister ist heimlich geile Weiberkunst. Und doch ist das der Bundchauffeur, der heimlich kommt, organisiert und agitiert und der auch zügelt, wenn wilde Wut die Köpfe schnürt. Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Habicht schreit. Lasst nicht die roten Hähne flattern, vor der Zeit, vor der Zeit. Und als die schönen Schlösser brannten im schönen Nachtigallenmai und als der bunte Haufen rannte vor Fürstennähe und Reiterei und wurden Köpfe abgeschnitten, geblendet viele und gehetzt, die Organisation verraten, die Bundschuhfahne war zerfetzt. Da lernten die, die übrig blieben, es war ein ganzes Stück zu früh, noch viel zu stark war dieser Gegner und viel zu wenig waren sie. Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Habicht schreit. Lasst nicht die roten Hähne flattern, vor der Zeit, vor der Zeit. Jos Fritz gejagt auf allen Straßen, im Weiberrock am Bettlerarm, wird Fisch und taucht im Volke unter und wieder auf als Dorfgendarm und lernt den Feind und lernt die Schliche, taktiert und reorganisiert und konspiriert mit Pfaff und Bürger und mancher Mann sympathisiert. Den Aufruhr in die Köpfe tragen, wie kaltes Feuer, heißes Eis. Geduldig, listig und verschlagen, und warten können, weil er weiß. Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Habicht schreit. Lasst nicht die roten Hähne flattern, vor der Zeit, vor der Zeit. Und als die Bänkelsänger sangen, die Nachricht, als sie schneller lief, geheime Zinken an den Türen, und als zu oft die Eule rief, und als die Bundschuhfahne wehte, beim wilden Hagebuttenfest, und als sie fast 3000 waren und Waffen überall versteckt, und als ein paar nicht warten wollten und einer bei der Folter schrie und Pläne, Plätze, Namen nannte, da war es wieder mal zu früh. Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Habicht schreit. lass nicht die roten Hähne flattern. Vor der Zeit, vor der Zeit. Verrat und wieder auf den Straßen, Jos Fritz gejagt, gesucht, versteckt. Und die Nören und Brühren sind aufgerührt und angesteckt. Mal ist der Mönch, mal Landsknecht, Bettler, mal zieht ein Sänger über Land und mal erkennen ihn Genossen am Muttermal auf seiner Hand. Das große Bündnis will er knüpfen mit Ritter, Bürger, Bauer, Pfaff, Plebejer, Bettler und Soldaten. Und immer warnt er vor der Hast. Lasst nicht die roten Hähne flattern, ehe der Abend schreit. Lasst nicht die roten Hähne flattern, vor der Zeit, vor der Zeit. Und als die schönen Sensen glänzten und Morgensterne glänzten mit, und als der Hammerhelm knackte und als die Sichel schneller schnitt, und als die schönen Schlösser brannten und als der Bischof Gnade bat und als die Reiterheere flohen und Mauern brachen vor der Stadt, da ging die Saat auf, die er säte im schönen nachtigallen Mai. Und zieht er in der Helle auf, Jos Fritz ist irgendwo dabei. Und lässt die roten Hähne flattern beim hellen Abendschrei. Und lässt die roten Hähne flattern und ist dabei, und ist dabei.